1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich glaube, im Fernsehen haben wir gerade einen grandiosen Bildausfall. So sieht es zumindest bei mir hier aus. Aber egal, vielleicht ist es bei euch nicht so. Schön, dass ihr da seid. Auf jeden Fall schönen guten Abend oder schönen guten Morgen an all die Radiohörer. Eine neue Woche, eine neue Talkwoche und die beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, meine erste Anruferin heißt Julia und Julia ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo Julia. Hallo. Hast du gerade zufällig nebenher auch einen Fernseher laufen? Nein. Nee. Ich wollte nur wissen, ob unser Bild rausgeht. Weil nee, das kann ich leider nicht wissen, weil ich habe gar keinen Fernseher. Okay, alles klar. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Und um was geht es bei dir? Ja, mein Freund lebt im falschen Körper. Oh. Ja. Dein Freund ist wie alt? 24. Das heißt, er lebt im falschen Körper, bedeutet, dass er... Er wäre lieber eine Frau. Ja. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, erst ein halbes Jahr. Und seit wann weißt du das? Relativ am Anfang. Also so in den ersten Wochen, die ich mit ihm zusammen war, habe ich das erfahren. Hast du es gespürt oder hat er es dir gesagt? Was heißt gespürt? Also ein bisschen komisch fand ich ihn eigentlich von Anfang an. Warum? Also er wirkt halt recht weiblich. Ich habe halt ganz am Anfang gedacht, er sei homosexuell. Mhm. Und habe dann aber eben irgendwann rausgefunden, es ist nicht so. Und ja, dann kamen wir zusammen und dann habe ich das so rausgefunden, dass es halt, ich war das erste Mal bei ihm. Und das erste, was mir ins Auge stach, das waren irgendwie stapelweise Schuhkartons. Ach. Und da dachte ich halt so, naja, Mensch, der Junge hat halt irgendwie einen Schuhtick. Und habe dann aber mal so ein bisschen da reingeguckt und es waren halt Damenschuhe. Und also, das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Schock für dich war, oder? Nee. Nee? Nee, komischerweise nicht. Ich dachte, ach, ich bin ein relativ offener Mensch und ich dachte so, ach, das ist ja interessant. Aber ich habe natürlich gar nicht an sowas gedacht, sondern ich habe gedacht, hat halt irgendwie ein Fetisch, habe ich gedacht. Ne? Ja. Hätte auch sein können. Richtig, ja. Hätte sein können. Und dann habe ich halt mit ihm darüber gequatscht und habe halt gefragt, ja, was ist denn das bei dir, was ist denn da los? Nein. Und dann erst hat er nur rumgedruckst und dann habe ich halt mehrere Fragen gestellt, ob er halt auch Frauenkleider trägt oder ob es nur Schuhe sind oder ob er die überhaupt trägt. Und ja, dann... Also er trägt auch andere Sachen? Ja. Ja, und er trägt es auch. Wann trägt er das? Ja, er trägt das halt, oder er hat es, bevor er mich kannte, halt nur alleine zu Hause getragen. Mhm. Und dann habe ich ihn halt irgendwann, weil ich so interessant auch fand, gefragt, ja, wie das denn sonst ist und ob er sich halt auch schminkt oder so. Ich muss ja eben unterbrechen, Julia. Ja. Ich glaube, unser Fernsehen funktioniert jetzt wieder und dann möchte ich sehr herzlich unsere Fernsehzuschauer begrüßen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gehört habt. Das Bild war, glaube ich, nicht da, nirgendwo da. Aber nun ist es da und ich freue mich sehr. Und falls ihr nicht mithören konntet gerade, ich spreche gerade mit der netten Julia, die ist 20 Jahre alt und die hat einen Freund, der ist im falschen Körper, fühlt sich im falschen Körper und Julia ist mit ihrem Freund ein halbes Jahr zusammen. Ne? So, genau. So ist es. Und du hast entdeckt, dass er ganz viele Frauenschuhe hat und Frauenklamotten anzieht. Genau. Was ich gerade nicht gefragt habe, Julia, von wem ist denn diese Beziehung ausgegangen? Wer war initiativ? Er. Mhm. Dann ist er, fühlt er sich, er ist gerne mit dir zusammen. Ja. Dann fühlt er sich als lesbische Frau. Richtig. Ah. Ja, das war halt, ja, ich weiß gar nicht so recht, wie das so richtig entstanden ist, dass ich das so ernst genommen habe, weil also ich habe immer noch ganz lange am Anfang gedacht, ja, ist ein Fetisch. Mhm. Aber dann habe ich halt irgendwann tiefergehend darüber mit ihm gesprochen und habe eigentlich gemerkt, dass er halt todunglücklich ist. Mhm. Interessant finde ich in deinem Fall, dass du nicht auf Distanz gegangen bist oder das nicht sogar abstoßend gefunden hast, sondern du hast dich ja ganz ernsthaft damit auseinandergesetzt. Ja, also ich weiß das auch nicht so recht. Hätte mir das vor einem halben Jahr jemand erzählt, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, du spinnst doch, weil es ist also wirklich so, dass es mir völlig egal ist, weil ich diesen Menschen also wahnsinnig liebe. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so doll lieb gehabt, dass ich halt wirklich so weit gehe und sage, wenn er den Schritt gehen würde und sich umoperieren lassen würde, ich würde den Weg mit ihm gehen. Den würdest du mitgehen? Ja. Das heißt, dann müsstest du lesbisch werden. Ja, also ich bin eh bisexuell. Ach so, okay, dann passt das ganz gut. Ja, okay, dann passt es. Sonst wäre es ja gar nicht möglich. Nee. Sonst wäre es gar nicht möglich. Nun weiß ich aus vielen Gesprächen mit transsexuellen Menschen oder mit Menschen, die eine transsexuelle Identität haben, dass die ihre primären Geschlechtsorgane nicht leiden mögen. Wenn es Menschen in einem männlichen Körper sind, die mögen ihren Penis nicht. Die mögen gar nicht hingucken und sich damit beschäftigen. Wie ist denn das, wenn ihr beide miteinander schlaft? Will er mit seinem Penis überhaupt richtig umgehen? Ja, das finde ich auch eigenartig. Den will er auch scheinbar behalten. Ach, den will er, ja, dann ist die Operiererei nicht so aufwendig. Nee, das ist, das ist Ach, alles. Ach, den will er behalten. Er will. Das ist ein bisschen komisch. Er will Busen haben. Ja. Und einen Penis. Ja. Und das wäre für dich auch noch was. Ja. Ist komisch, ne? Nein, ich finde es. Ich find das selber komisch. Na, es ist ungewöhnlich, sagen wir so. Komisch nicht, es ist ungewöhnlich. Und es ist ein Glück für deinen Freund, für deine Freundin, dass er sie dich gefunden hat, dass du so darauf reagierst. Ist doch toll. Das ist ein großer Ausnahmefall, glaube ich. Ja, aber es ist halt alles trotzdem sehr, sehr schwierig für mich. Also nicht die ganze Sache, weil, wie gesagt, ich liebe ihn, sie so, wie er ist, wie sie ist. Aber ja, das ist halt schon für mich auch schwierig manchmal, weil ich kann natürlich mit niemandem drüber sprechen, weil er das ganz strikt geheim hält. Das weiß halt keiner. Wie lange weiß er das denn für sich schon? Oh, schon seit Kind an. Also, also es war so, er hat mir mal erzählt, dass als Kind schon immer alle dachten, also als kleines Kind, dass er ein Mädchen wäre, sah wohl sehr danach aus. Und ja, dass es schon immer so war, dass er sich halt irgendwie falsch gefühlt hat. Sprichst du ihn mit seinem männlichen Namen an? Ja. Hat er denn auch einen Wunsch weiblichen Namen? Nee, hat komischerweise er noch? Nein, hat er nicht. Habe ich ihn auch mal gefragt und dann meinte, er hat so rumgedruckst und weiß nicht und so und will er denn in so einen, das ist ja ein komplizierter Weg, sich verwandeln zu lassen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Will er diesen Weg gehen? Ja, und genau das ist es eben. Also er hat tierische Angst, ist ja auch verständlich. Erstmal wohnen wir in einer kleinen Stadt. Das kannst du hier echt nicht machen. Also der hat hier seinen Freundeskreis, der das nicht weiß. Und ich meinte halt zu ihm, wenn du den Weg irgendwie irgendwann gehen willst, ich gehe auch mit dir weg. Ich gehe auch mit dir weit weg, zumindest in eine Großstadt, wo das nicht so... Genau, fällt es nicht auf und da ist es dann auch relativ egal, wenn ihr nach Berlin, Hamburg, Köln ganz genau geht. Und er ist dafür auch sehr dankbar. Das hat er mir auch gesagt, dass ich ihm das anbiete, aber er hat einfach panische Angst alleine davor. Also das ist ja eine Sache, das muss ja therapeutisch alles begleitet werden. Das will er schon alleine nicht. Hat viel zu viel Angst davor zu sprechen mit fremden Menschen über sowas. Dann lass ihn doch einfach mal eine Weile noch in Ruhe. Ja. Ich glaube, wenn dieser Wunsch so stark ist, wird er irgendwann auch zu dem Entschluss kommen, dass er in diesen Prozess einsteigt. Ja, ich hoffe. Also ich habe halt auch mal gefragt, weil das ist ja nun mal so, dass es irgendwann, also ich war halt so, habe gedacht, wenn er jetzt noch 20, 30 Jahre wartet, weil er Angst hat, ist es ja irgendwann so, dass du es wirklich nicht mehr so hinbekommst, dass du nicht mehr siehst. 20, 30 Jahre muss er nicht warten. Wenn der ist jetzt 24, warten wir mal ab, wenn er sich intensiver damit beschäftigt, wie die Sache in 2-3 Jahren aussieht. Vielleicht möchte er das. Vielleicht sollte er mal Kontakt aufnehmen mit anderen Transsexuellen. Ja. Hat er das schon gemacht? Also er hat mir nicht davon erzählt, aber ich weiß, dass er sehr, sehr viel, also er ist sehr interessiert, er guckt Dokus und er liest im Internet und verfolgt. Dann wird das wahrscheinlich wissen, aber wir haben ja auch ein paar Anlaufstellen und Selbsthilfegruppen und dergleichen. Kann ich dir oder können wir dir gleich Informationen geben noch? Ja. Da kannst du sie ihm weiterreichen. Ja, ich weiß halt nicht so recht, also er weiß auch nicht, dass ich jetzt hier anrufe. Und eigentlich möchte ich auch gar nicht so gern, dass er das weiß. Ach so, weil, ach so. Ja, genau, weil ich glaube, er hat hätte panische Angst irgendwie, wenn er das wüsste, dass es irgendjemand hört, der ihn kennt und das vielleicht Ich muss dir sagen, ich finde ganz toll, dass du so zu ihm stehst. Oh. Ich finde ganz toll, dass du offensichtlich überhaupt kein Problem mit hast. Das ist die beste Voraussetzung für eine gute Beziehung, für eine Liebe und auch für ihn natürlich eine große Hilfe, an, wenn er jemanden wie dich an seiner Seite hat, mit dem er diesen eventuell doch komplizierten Weg dann in ein paar Jahren vielleicht geht. Das ist lieb, was du das sagst. Ja, finde ich wirklich toll. Also Respekt finde ich sehr gut. Pass mal auf, wir rufen dich trotzdem nochmal an und geben dir mal die Sachen an die Hand. Vielleicht bei Gelegenheit kannst du es ihm ja vielleicht mal geben. Musst ja gar nicht sagen, dass du es von uns hast, die Infos. Okay. Ja? Ja, vielen Dank. War schön, dass ich mit dir spreche. Ja, ganz meinerseits, Julia. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Schön. Ciao. So, ihr Lieben, nochmals Entschuldigung für den kleinen technischen Fehler. Der Teufel steckte hier in der Technik, aber den haben wir ausgetrieben. Und nun sind wir wieder alle zusammen und hier ist Regine. Und Regine ist 58. Guten Morgen, Regine. Ja, guten Morgen, Domian. Regine. Ja. Um was geht's denn bei dir? Es geht darum, ich hatte letztes Mal die Sendung gesehen über Missbrauch und dann hatte ich angerufen, da war ich aber zu spät dran und dann hatte ich gesagt, dass ich immer mit meinem Psychiater auf dem Friedhof rede, weil wenn ich Probleme habe, der ist leider gestorben, dann gehe ich auf den Friedhof und dann setze ich mich da hin und versuche da so die Gespräche mit ihm zu führen und danach geht es mir eigentlich immer besser. Also du bist auch ein Missbrauchsopfer? Ja. Allerdings muss ich sagen, ist die Geschichte nur ein einziges Mal passiert, aber... Na, das reicht ja schon. Ja, reicht. Ich habe immer gedacht, es würde mir nichts ausmachen, aber es hat wohl doch... Spuren hinterlassen. Ich habe vor 2 Jahren dann ein Foto von mir bekommen und als ich das Bild gesehen habe, das war dann kurz danach, da habe ich mich dann so erschreckt, es hat irgendwie alles wieder hochgekommen. Wie alt warst du damals? 10. 10. Und wer hat es gemacht? Mein Vater. Mein Vater. Dein leiblicher Vater. Mein Vater, ja, der hat meine Mutter immer fürchterlich verprügelt, sogar mit dem Messer, dass die Polizei kam. Und dann war meine Mutter 7. Mal schwanger und dann hat er ihr dermaßen schlimm in den Bauch getreten, dass das Kind eine Fehlgeburt war. Mhm. Dann war sie im Krankenhaus und dann hat man mich von der Schule freigestellt, mich um meine jüngeren Geschwister zu kümmern. Mhm. Die waren damals, ich hatte Zwillinge 5 und noch ein Mädchen mit 4 und ein Mädchen 1 Jahr alt. Und da sollte ich mich dann drum kümmern, da brauchte ich dann auch nicht in der Schule. Und derzeit ist er dann zu mir ins Bett gekommen. Es ist diese Behandlung des Psychiaters, von dem du gerade gesprochen hast, da ging es, in dieser Behandlung ging es auch um das, was damals passiert ist. Um das, was damals passiert ist und dann um eine Beziehung, die mir sehr viel bedeutet hat, die danach kaputt gegangen ist. So, jetzt ist der Psychiater gestorben. Wann ist der gestorben? Vor 2 Jahren. Und du gehst seit 2 Jahren immer auf den Friedhof und erzählst am Grab dem Psychiater deine Probleme. Ja. Setzt du dich auf das Grab? Nein, der ist da anonym beerdigt. Ich weiß jetzt nur den Friedhof, wo er liegt. Und da setze ich mich dann auf eine Bank und dann sage ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ach. Und wir haben uns also unheimlich gut verstanden. Ja. Ich habe auch immer den letzten Termin bekommen, damit wir länger reden konnten. Und er hat sich auch sehr privat also für mich eingesetzt. Also es gibt ja so anonyme Gräberfelder. Dann sitzt du wahrscheinlich da in der Gegend und auf einer Bank und redest wirklich laut mit diesem Psychiater. Nein, innerlich. Innerlich, also still. Ach so. Das könnte ja eben mal vorbeikommen. Trotzdem geht es mir danach besser, meistens wenigstens, ja. Finde ich eigentlich eine schräge, aber tolle Idee. Weil es hat ja offensichtlich einen Effekt, wenn du auch, du sprichst es ja aus oder formulierst es für dich aus, zumindest in Gedanken, was dich bedrückt. Du kriegst ja, da liegt aber eigentlich ein anderer Grund, ist eigentlich mehr dahinter, weil ich finde einfach keinen neuen, weil ich habe schon so viel angerufen, man wartet über ein Jahr, bis man Termin bekommt, dann trifft man einen Menschen, man kommt mit ihm gar nicht klar. Aber wenn du vom Friedhof kommst und hast mit dem toten Psychiater gesprochen oder hast dem dein Herz ausgeschüttet, dann geht's dir besser. Dann geht's mir besser, ja. Das ist doch wunderbar. Was will man mehr? Der kann ja natürlich keine Medikamente mehr verschreiben, das ist mir schon klar. Nein. Und das will ich ja eigentlich auch gar nicht, weil ich ja bei den neuen Psychiatern, bei denen ich jetzt wirklich mal war, die haben dann einfach nur den Block rausgeholt und wollten dann halt Tabletten aufschreiben. Und das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Und willst du wirklich überhaupt einen neuen oder ist das eigentlich sogar ein Ideallösung? Ja, doch, auf jeden Fall, ja. Und deswegen ist auch eigentlich auch ein Grund mit, weil ich weiß nicht mehr, wie ich an jemanden drankommen soll. Da habe ich gedacht, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, weil du immer anbietest, dass man nach der Sendung da irgendwie Hilfe bekommen kann. Das können wir machen. Wir können mal deinen Fall genau durchleuchten gleich und mal überlegen, wie du vielleicht dann doch schneller rankommen kannst. Ja. Ich finde aber, wie gesagt, diese Idee finde ich nicht schlecht. Warum sprichst du nicht ein bisschen lauter mit ihm auf dem Friedhof? Weil ich sonst anfangen müsste zu weinen, sehr wahrscheinlich. Weil das war der einzige Mensch, zu dem ich überhaupt noch Kontakt hatte. Und du hast jetzt auch zu keinem sonst Kontakt? Im Moment nicht, nein. Meine Tochter, die studiert und die geht jetzt wieder nach Japan und studiert da nochmal ein halbes Jahr. Die ist immer weg und mein Sohn ist leicht behindert und der ist leider in falsche Hände geraten. Der hat falsche Freunde und die untersagen ihm den Kontakt zu mir und er hört leider auch diese Freunde. Und du hast keine Freunde? Nein. Nein. Auch keine nahen Verwandten mehr? Doch, ich habe noch eine Tante, aber die ist 91, die wohnt doch ziemlich weit weg. Also ist Einsamkeit schon ein großes Problem für dich? Ja, und deswegen gehe ich, glaube ich, auch auf den Friedhof. Ja. Und wenn du dann anfangen würdest zu weinen, weil dir das dann noch klarer wird, die Situation, zeigt es ja schon, wie nötig eigentlich ein neuer Gesprächspartner wirklich für dich wäre. Ja, eigentlich schon. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich jemanden finden soll. Also deswegen habe ich auch angerufen. Gut. Also ich habe. Regine, dann wollen wir das jetzt mal machen. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns, das heißt von meiner Psychologin, der Christina, zurückgerufen. Ja. Und dann geht ihr beiden mal den Fall im Detail durch, wie man dir an welcher Stelle konkret helfen könnte. Dankeschön, ja. Okay, Domian. Alles Gute wünsche ich dir und hoffentlich findest du bald einen guten Psychiater. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, Tim. Zeit ist diese Woche natürlich auch wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und unser Thema diese Woche heißt, darum dreht sich mein Leben. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was für euch das absolut Wichtigste ist. Also dreht sich euer Leben zum Beispiel um die Gier nach Geld und Ruhm oder um eine Sucht, eine Krankheit, einen bestimmten Menschen oder vielleicht sogar um einen bestimmten Gegenstand. Also was ist für euch das Allerwichtigste, um das sich so euer gesamtes Leben dreht? Das kann etwas Positives sein, das kann aber auch etwas Schlimmes und etwas Trauriges sein. Wenn ihr gerne mit mir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über dieses Thema sprechen wollt, darum dreht sich mein Leben, dann meldet euch bitte schon per Mail an domian@wdr.de. Oder natürlich auch gerne vor der Sendung ab 0 Uhr, wie immer, sind auch Mittwoch die Leitungen geschaltet. So, jetzt machen wir weiter mit der Sendung, mit unserer heutigen Sendung, mit der freien Themennacht. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Stefan. Stefan ist 40. Hallo Stefan. Hallo Domian, guten Morgen. Ja. Also ich wollte von meiner gesundheitlichen Situation berichten. Ja. Und zwar leide ich unter einer Pudendus-Neuropathie. Das ist eine Nervenschmerzkrankheit zwischen den Beinen und zwar genau im Dammbereich zwischen dem After und dem Hodensack, wo die Prostata auch Probleme macht. Und das habe ich seit meinem 16. Lebensjahr. Das ist verbunden mit starken Schmerzen? Das ist verbunden mit sehr, sehr starken Schmerzen, die hervorgerufen werden jetzt mittlerweile auch alleine durch Stuhlgang, aber hauptsächlich auch durch langes Stehen, Sitzen und der schlimmste Faktor bei mir durch sexuelle Erregung. Seit deinem 16. Lebensjahr hast du das? Seit meinem 16. Lebensjahr. Lebens, ja. Das heißt im Klartext, du hast nie Lust am und auf Sex? Lust selten, weil ich mich dann 24 bis 48 Stunden mit sehr starken Schmerzen quäle. Und ansonsten habe ich tagtäglich Schmerzen. Und ich nehme auch schon 20 Jahre Schmerzmittel. Ich habe mit der Psyche bekommen und muss dann auch Beruhigungsmittel nehmen und sowas. Ne? Und diese Erkrankung macht sich nur da bemerkbar, im Dammbereich? Ja, im Dammbereich, und dann zieht das auch in die Beine und in die Wirbelsäule. Und es gibt für diese Krankheit, die erst noch nicht lange auch im Internet zu finden ist, gibt es da kaum jemanden, der einem hier in Deutschland helfen kann. Was sagen denn deine dich behandelnden Ärzte zu dieser Erkrankung? Ja, also ich weiß ja selber durchs Internet, dass es nur im Moment ganz wenige Leute gibt, die da kommunizieren. Also selbst die Heilungschancen kennen sie nicht, aber also ich weiß ja durch das Internet mehr, und zwar... Ja, Moment, aber du warst ja mal irgendwann bei einem Arzt und der hat die Diagnose gestellt, der hat diesen Namen auch genannt, stimmt ja, das? Ja, die Diagnose weiß ich erst seit Sommer letzten Jahres. Durch einen Arzt? Durch einen Arzt, ja. Also dem war das durchaus bekannt? Ich habe im Internet recherchiert und habe da die Symptome gefunden und bin da hingefahren letztes Jahr. Und mit dem Zug 9 Stunden, und der hat festgestellt, dass das dann tatsächlich so ist, dass ich genau diese Krankheit habe. Und der kennt diese Erkrankung? Und diese Erkrankung ist in der Medizin, in der Wissenschaft als Erkrankung angesehen und akzeptiert? Ja, natürlich. Es gibt Erkrankungen, wo die Mediziner dann irgendwie nicht so sicher sind, ob es das so ist. Mhm. Macht diese Krankheit sich ausschließlich bemerkbar durch Schmerzen? Ja. Oder wird auch im Körper etwas zerstört, ist etwas entzündet, oder was ist da los im Körper? Vor allen Dingen an der Stelle. Also entzündlich ist das nicht. Es macht sich eben halt jeden Tag durch stechende und quälende Schmerzen da unten. Was sind denn die Auslöser dieser Schmerzen? Die Auslöser sind langes Stehen. Wie gesagt, sexuelle Erregung bei mir. Bei manchen ist das nicht der Fall. Aber körperlich ist da nichts erkrankt an der Stelle? Es ist so. Es befindet sich im Dammbereich, befindet sich ein 3 cm langer Strohhalm sozusagen. Der nennt sich in der Fachsprache Alcoxer Kanal. Und da geht ein Nerv durch, der Pudendusnerv. Mhm. Und die Leute, die jetzt zum Beispiel Leistungsfahrrad fahren, also die lange auf dem Sattel sitzen jeden Tag, die können auch diese Krankheit bekommen. Mhm. Und Hast du das auch, wenn du... Bei mir ist das unklar, woher ich das habe. Nein, ich meine, hast du es, wenn du lange ganz ruhig gelegen hast, hast du das dann auch? Also ganz entspannt warst? Ja, also ich habe fast die letzten 10 Jahre nur im Bett gelegen. Du hast nur im Bett gelegen? Ja, und ich mache mir immer Wärmeflaschen, weil Wärme ist eigentlich das Beste bei mir, was da hilft. Und natürlich die Schmerzmittel. Du hast die letzten 10 Jahre fast nur im Bett gebracht, wegen dieser Erkrankung? Ja. Das heißt, du gehst nicht arbeiten? Nein, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Hast du eine Frau? Ja, ich bin verheiratet seit 8 Jahren. Ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, und ich bin auch ziemlich froh, dass ich, sag ich mal, meinen Deckel gefunden habe. Wie oft hast du in diesen letzten 8 verheirateten Jahren mal Spaß am Sex gehabt? Nicht so oft. Obwohl der Akt selber ist sehr schön. Mhm. Nur was danach kommt, ist oder was zwischendurch schon anfängt. Spürst du währenddessen auch parallel zur Lust auch den Schmerz? Ja. Ja. Also es gibt nie eine entspannte Zeit mal, wo du dich ganz gehen lassen kannst? Nein, die gibt's nicht. Und du nimmst starke Schmerzmittel? Ja, ich habe also 20 Jahre Tilidin genommen. Da sind schon Opiate drin, und bin jetzt bei Oxycodon. Das ist ungefähr doppelt so stark wie Morphium. Der Arzt, der dich behandelt, hat der irgendeine Idee, ob man therapieren kann? Gibt es eine Idee? Die einzige Möglichkeit wäre, wenn der Nerv wirklich bei mir gedrückt ist, wäre eine Operation. Mhm. Und der beste Fachmann dafür ist in Wien. Mhm. Und ja, man kann also sehr, sehr viel darüber in Erfahrung bringen. Ich habe da auch eine Internetadresse, das ist ein Hilfeforum. Mhm. Für Leute, die können sich da kostenlos anmelden. Käme denn für dich so eine Operation in Frage? Oh ja, ich würde mich da sofort hinbegeben. Und was hindert dich daran? Die Voraussetzung ist, dass man ein Tesla 3 MRT mitbringt. Also eine Kernspintomographie-Untersuchung in einer bestimmten Röntgenstärke. Und aber die müsstest du doch bekommen bei so einem starken Krankheitsbild über so viele Jahre. Ich jage seit 15 Jahren hinter dieser Kernspintomographie hinterher. Das gibt's doch gar nicht. Und hier in Gelsenkirchen ist das sehr schwer. Wie, und der Arzt, der dich oder die Ärzte, die mit dir zu tun haben, können das nicht forcieren, dass du das bekommst? Ja, ich sollte das jetzt bekommen. Ich war vor ein paar Wochen im Krankenhaus und auf der Einweisung stand dann auch Pudendus-Neuropathie und Kernspin, also MRT vom Beckenboden. Mhm. Und ja, der Oberarzt, der hat das dann umentschieden, weil ich denke mal, der hat auch in dem Abschlussbericht, habe ich gelesen, dass sich das gar nicht so um meine Erkrankungen handelte, sondern da wurde generell die Polyneuropathie untersucht. Ja, das ist jetzt so medizinisch. Ich verstehe nicht. Das sind einfach Ganzkörperschmerzen, sag ich mal. Das heißt, du bist da in falsche Hände geraten, oder wie? Ich war auf der neurologischen Abteilung für Nerven. Aber die haben nicht dieses MRT gemacht, sondern ein CT mit Kontrastmittel, weil die richtige Krankheit untersucht haben. Gut, das können wir jetzt hier nicht klären. Das heißt, du musst es forcieren, dass du diese andere Untersuchung nochmal bekommst. Was ist das für ein Zustand? Wenn du dein 16. Lebensjahr diese Erkrankung hast, so starke Schmerzmittel bekommst, ständig in ärztlicher Behandlung bist, muss man dir verdammt nochmal auch dieses Ding zu billigen, dass du mal einmal so eine Untersuchung bekommst, wenn das die Voraussetzung ist für die Operation. Welche Risiken bestehen bei dieser Operation? Also da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, weil es wird auch verschieden operiert. Zum Beispiel der in Wien macht das minimalinvasiv, also sag ich mal wie bei einer Bauchspiegelung. Mhm. Und zum Beispiel hier im Ruhrgebiet gibt es ein Krankenhaus, da wird der ganze Damm aufgeschnitten und alles aussortiert. Also klingt ja nicht so interessant oder nicht so angenehm. Genau. Mhm. Deswegen. Und ich habe mit der Koloproktologie, das ist die Abteilung dafür, habe ich gesprochen und die haben mir selbst im Krankenhaus bestätigt, dass es hier kaum jemanden gibt. Und genau dasselbe kann man im Forum auch nachlesen. Gut, Stefan, ich kann dir vielleicht insofern eine Hilfe anbieten, falls jemand, der diese seltene Erkrankung hat, vielleicht noch einen Tipp an dich wiederum hat, wie du das was du da vielleicht klug einfädeln könntest, dass wir das an dich weiterreichen. Mhm. Ja, das wäre gut. Das ist schon sehr speziell und es wäre für dich wahrscheinlich auch ein großes Glück, wenn du nach so vielen Jahren mal schmerzfrei wärst in diesem Bereich. Ja, natürlich. Das ist doch grauenhaft, sich das vorzustellen. Ich habe eigentlich auch angerufen, um vielleicht andere Männer, das gibt es auch bei Frauen, aufmerksam zu machen, dass die sollen mal beobachten, wenn jetzt zum Beispiel ein Urologe die Diagnose gestellt hat, dass die Männer unter einer nicht bakteriellen Prostataentzündung leiden, dann kann es sehr gut möglich sein, dass es was ganz anderes ist, nämlich diese Pudendus-Neuropathie. Guter Hinweis und vielen Dank an dich, Stefan. Ja. Und wenn wir etwas Interessantes bekommen, kriegst du es natürlich so schnell wie möglich zugeschickt oder wir rufen dich an. Ja? Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, und ich wollte mich bedanken und für das offene Ohr und für die Möglichkeit, dass man das alles heute so übers Fernsehen und übers Radio machen kann. Natürlich, sehr gerne. Tolle Leistung von dir. Dankeschön, Stefan. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, 1 Uhr 37 haben wir. Nee, 1 Uhr 31 und 37 Sekunden. Und ich bin verbunden mit Frank. Frank ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Ja, hallo, Domian. Hallo, Frank. Um was geht's bei dir? Und zwar geht es sich bei mir darum, meine Frau hat sich jetzt am 29. April von mir getrennt. Nach wie vielen Jahren? Ohne einen ersichtlichen Grund bis dato für mich. Nach wie vielen Jahren? Nach fast 8 Jahren Ehe. Wir haben am 22.12.2004 geheiratet gehabt. Kinder? Wir haben vier Kinder. Vier Kinder? Vier Kinder und Die größte, das habe ich letztes Jahr Ostern erfahren, ist gar nicht meins. Das ist laut ihrer Aussage entweder aus einer Vergewaltigung, aus Alkoholkonsum oder die letzte Version, die mir jetzt zugetragen wurde, ist die Version, dass sie eine parallele Beziehung zu mir geführt hatte zu dem Zeitpunkt. Und ja. So, jetzt hat sie sich Knallauffall von dir getrennt. Das hat, ja, Knallauffall, genau. Wie am 29.04. Was war denn am 29.04.? Wie verlief das? Wie verlief das? Ja, ich war halt, wir haben halt ein Haus 2005 gekauft, was ich immer noch am Sanieren bin. Kam dann aus dem Keller nach oben und die Kinder waren ziemlich aufgebracht, weil die Mutter irgendwie sagte, sie sollen sie in Ruhe lassen, sie müsste telefonieren. Mhm. Dann kam ich halt in den Wohnbereich und die Schlafzimmertür war zu. In dem Raum steht auch unser gemeinsamer PC und machte halt die Tür auf. Sie wurde extrem hektisch und fing dann nur an, es hat alles keinen Sinn mehr, ich hau ab und das war's. Wie, das war's? Ja, sie sagt, es hat keinen Sinn mehr, ich hau ab, und sie haute ab? Ja, sie sagte dann nur zu den Kindern, wer will beim Papa bleiben, wer kommt mit, und die zwei Großen, die Große wird ja 11, der Jüngere wird jetzt 10, die sagten, wir bleiben beim Papa. Mhm. Und die beiden Kleineren, die Größere davon ist 5, der Kleine wird jetzt am Sonntag 3, die hatten keine Entscheidungskraft, die hat sie sich gepackt und ist abgehauen. Wohin? Ja, wohin, genau. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch. Wobei, Moment, man haut ja nicht so von einer Sekunde auf die andere, vor allem mit zwei Kindern ab, da muss man da erstmal viele Taschen oder Koffer packen. Nein, hat sie gar nicht. Sie hat den Kleinen in den Kinderwagen gesetzt, hat sich die Große an die Hand genommen und ist mit den beiden abgehauen. Und hat für sich auch keine Sachen mitgenommen? Nein, für sich auch nicht. Und seitdem ist sie weg? Nee, seit sie ist halt, wie gesagt, am 29. abgehauen. Am 4. Mai kam sie dann angeblich der Kinder wegen zurück. Hat die Kinder dann aber einen ganzen Tag mir ferngehalten und zum Gute-Nacht-Sagen durfte ich sie dann mal kurz sehen. Das war es dann auch wieder. Daraufhin, oder wenn... Hat sie bei dir übernachtet? Bitte? Hat sie da bei dir nochmal übernachtet? Ja, ich habe im Wohnzimmer dann geschlafen und sie hat das Schlafzimmer für sich gehabt. Und am nächsten Morgen ist sie wieder abgehauen? Nee, wenn die Kinder im Bett waren, daraufhin hat sie dann sich ein bisschen aufgebrezelt und ist dann direkt auch wieder abgehauen. Und okay, wo ist sie heute? Ja, wo ist sie heute? Ja, ich darf es offiziell nicht wissen, aber sie sitzt derzeit bei ihrer Schwester. Wie viele Kinder hat sie mitgenommen? Die beiden Kleinen wieder? Die beiden Kleinen, genau. Und die hält sie mir seit dem 7. Mai auch vor. Und du telefonierst auch nicht mit ihr? Sie reagiert gar nicht. Ich habe ihr, ich weiß nicht, wie viel 100 SMS mittlerweile geschrieben. Und ich kriege halt keine Rückantworten. Jetzt unterstellt sie mir mittlerweile, ich würde den Großen von ihr fernhalten. Obwohl der Große hat sein eigenes Handy. Der Große schreibt ihr sogar, dass ich ihm gesagt hätte, er sollte sich bei seiner Mutter melden, und dann kommen zurück Antworten wie, du brauchst dich nicht bei mir melden, wenn du keine Lust hast. Das ist das schlimmste Erlebnis, was ich auf Vatertag halt hatte. Um circa 4:30 stand auf einmal das Kind, was gar nicht meins ist, was ich halt erfahren hatte letztes Jahr, stand dann vor meiner Tür und sagte, du Papa, ich will weder bei Oma noch bei Mama bleiben, darf ich bitte bei dir bleiben? Dann habe ich mit dem Jugendamt gesprochen, musste es dann zur Mutter halt zurückgeben. Und um 7:30 abends, dann stand das Kind wieder total verstört vor mir und erzählte mir, dass die Großeltern handgreiflich geworden wären. Und hast du dich dann nochmal mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt? Habe ich dann auch, genau. Dann durfte ich das Kind von Donnerstag auf Freitag bei mir behalten. Mhm. Musste dann aber freitags morgens direkt zum Jugendamt, und die haben dann mit der Mutter Kontakt aufgenommen. Und die Mutter hat dann halt entschieden, da es ja nicht mein leibliches Kind ist, ich also kein Umgangsrecht oder Sorgerecht habe, dass ich es dann sofort rauszugeben hätte. Und sie unterbindet jetzt jeglichen Kontakt. Auch die großen Geschwister dürfen nicht mehr miteinander kommunizieren. Sie hat also eine Chaos-Situation. Das ist eine absolute Chaos-Situation. Das heißt, da muss eigentlich jetzt eine richterliche Entscheidung, wie das Ganze alles jetzt organisiert richtig wird. Mhm. Ja, abgesehen jetzt von dem ganzen Chaos und dass man das auf den Rücken der Kinder austrägt, das ist ja das Schlimme an der Geschichte, höre ich ja schon. Ist dir denn noch was gelegen an dieser Frau? Das ist mein Problem. Ich habe die Frau über alles geliebt. Meine Emotionen sind immer noch nicht komplett weg. Mein Kopf sagt mittlerweile, es hat absolut keinen Sinn. Die Frau hat dich hintergangen, die hat dich betrogen. Mhm. Gab es denn eigentlich, bevor sie abgehauen ist, gab es da Wochen, Monate oder noch längere Zeit, in denen ihr doch Konflikte hattet und gestritten habt? Nee, wir nicht. Sie hat sich halt über andere Personen aufgeregt und die sie bevormunden würden. Sie hat sich über den Kindergarten aufgeregt, dass sie da nicht zufrieden wäre. Ja, das heißt, eure Ehe verlief nach deiner Einschätzung ganz gut sogar? Ja, wir waren eine Woche vorher waren wir noch zusammen schwimmen mit den Kleinen. Mhm. Und ja, es ist mir ein bisschen unangenehm, sowas zu sagen, aber sie ist mir im Schwimmbad extrem nahe gekommen. Mhm. Und also da war für mich keinerlei Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmen würde, sondern ich fand sie eigentlich sogar ein Stück weit aufdringlich. Aufdringlich? Aufdringlich, ja, sexuell gesehen. Sexuell. Mhm. Nur da im Schwimmbad oder die im Schwimmbad auch zu Hause. Also ja. Hat sie vielleicht einen anderen? Ja, so laut den Sachen, die ich jetzt gehört habe, ist es seit Jahren schon immer mal wieder ein anderer. Die Frage war auch gerade noch von mir, was empfindest du für diese Frau noch? Ja, ich habe leider immer noch Gefühle. Ich sage wirklich leider, aber ich habe immer noch Gefühle für die Frau. Naja, Frank, das wäre auch merkwürdig, wenn du auf einen Schlag gar keine mehr hättest. Ihr wart 8 Jahre zusammen, ihr habt 4 Kinder. Nee, wir waren nicht 8 Jahre verheiratet. Ihr seid 8 Jahre verheiratet. 8 Jahre verheiratet, wir sind über 11 Jahre zusammen. Über 11 Jahre zusammen und 8 Jahre verheiratet. So, ihr habt 11 Kinder, sag ich jetzt schon. 4 Kinder. 4 Kinder, das ist ja auch klar, dass man, und du bist ja auch noch, stehst ja auch noch unter dem Schock, dass die dich so knallauffall verlassen hat. Dass man da noch Gefühle hat, ist ja auch klar. Auf der anderen Seite zeigt dieses ja etwas ganz radikal, dass die mit dir abgeschlossen hat. Warum auch immer und wie lange sich das auch schon vorbereitet hat. Mhm. Und das heißt ja, dass du jetzt eigentlich alles daran setzen müsstest oder musst, dass die Sache klar geregelt wird, wie das mit den Kindern zu handeln ist, die ganze Sache. Ja, vor allem, dass das Schlimme ist halt, sie hat übers Internet verbreitet, dass sie, wenn es mit dem anderen Partner nicht so schwierig wäre, den sie jetzt hätte, sogar erstmal in die Türkei flüchten würde mit den Kindern und wieso Türkei? Ist sie Türkin? Nee, sie ist nicht Türkin, aber diese andere Person, die männliche Person, ist ein Türke. Ach so. Mhm. Ich kann dir nur raten, dass du dir einen Anwalt nimmst, so schnell wie möglich. Ja, das habe ich schon, weil wie gesagt, ich gehe daran kaputt, dass ich meine Kinder nicht sehe. Musst du machen, ja. Und vielleicht auch noch, wenn es für dich seelisch alles viel zu beanspruchend ist, dass du dir auch noch eine seelische Unterstützung holst, vielleicht in Form einer Beratungsstelle, dass du ab und zu mal irgendwo hingehen kannst. Sollen wir mal gucken, ob wir was für dich haben? Das wäre nicht verkehrt, ja. Ja, das machen wir sehr gerne, Frank. Bitte auflegen, Christina, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Mich. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Frank. Und hier ist Hanna. Hanna ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Hanna. Um was geht's bei dir? Also ich habe vor 2 Monaten die Diagnose bekommen, dass ich eine Vorstufe von einer ziemlich aggressiven Krebsform habe. Also es ist noch kein Krebs, aber eine Vorstufe. Und zwar muss ich mal dazu ein bisschen ausholen. Ich führe seit mehreren Jahren mit meinem Mann eine offene Ehe. Mhm. Habe also seit einem Jahr eine Daueraffäre mit einem verheirateten Mann, wo die Frau auch von dieser Affäre weiß sozusagen. Ja. Und habe also vor 3 Monaten im Genitalbereich Feigwarzen bekommen, die durch den HPV-Virus ausgelöst werden, der eigentlich auch bei Frauen den Gebärmutterhalskrebs auslöst. Wie sehen Feigwarzen aus? Wie die aussehen, ja, das sind so wie kleine Warzen halt, ja, richtig wie so kleine Knubbel. Mhm. Ich weiß nicht, wie das anders beschreiben soll. Und die sind ganz massiv, treten im Genitalbereich auf, die vermehren sich also explosionsartig. Das ist eine höchst unangenehme Geschichte. Mhm. Es geht quasi alles auf und ist mit starken Schmerzen verbunden. Ach so, diese Knubbel öffnen sich auch, und da kommt eine Flüssigkeit raus. Ja. Mhm. Und die Stellen, wo die sitzen, das reißt halt alles ein und ist, wie gesagt, mit starken Schmerzen verbunden und so weiter und so fort. Das heißt, das hast du dir in dieser Affäre, mit dieser Affäre geholt? So wie es aussieht, ja. Also mein Mann hat sich jetzt im Nachhinein untersuchen lassen beim Urologen auf diesen HPV-Virus und der hat das also definitiv nicht. Mhm. Und ich habe meine Affäre dann quasi damit konfrontiert und habe gesagt, hör zu, so und so ist das und lass dich bitte untersuchen, ne? Und er hat also definitiv das abgestritten, dass er das haben könnte, weil... Moment, über wen reden wir jetzt? Über deinen Mann oder über den... Nein, über die Affäre. Über die Affäre, genau, ja. Also mein Mann hat... Hat es definitiv nicht. Aber du hast es dir irgendwo auf den Eskapaden, während der Eskapaden geholt, so kann man sagen. Naja, ich sag mal so, ich habe seit einem Jahr diese Daueraffäre und hatte auch währenddessen nichts anderes sozusagen. Mhm. Und da das eine maximale, ich sag mal, Ausbruchzeit, also das kann, man steckt sich damit an und bis das ausbricht, das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Und okay, wie gesagt, so, unangenehme Sache. Feigwarzen ist wirklich, wie man immer wieder so hört, etwas sehr, sehr Unangenehmes. Das ist eine Vorstufe für GBM? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also das, ich habe sie mir dann operativ weglasern lassen, zweimal innerhalb von 4 Wochen, weil die also nach dem ersten Mal innerhalb kürzester Zeit massiv wieder da waren. Mhm. Und nach dieser ersten OP haben die das dann natürlich untersucht, eingeschickt und histologisch untersucht. Und dann hat man dann halt festgestellt, dass diese Feigwarzen sich bösartig verändert haben. Ach so, das ist auch möglich, das wusste ich nicht. Ja. Das heißt, die Feigwarzen tragen in sich eine Vorstufe für einen bösartigen Krebs. Kann man so sagen? Ja, genau, bei mir ja. Also es ist nicht zwangsläufig so, die werden ja durch diesen HPV-Virus ausgelöst oder brechen mich dadurch aus. Und okay, aber du hast es. Ich hab's. Du hast es. Ja. Was heißt das jetzt, was heißt das im Klartext? Also ich muss jetzt ganz, ganz, ganz, ganz engmaschig immer wieder zur Sichtkontrolle quasi, muss das immer selber im Auge behalten, was für mich natürlich schwierig ist, aber muss das natürlich immer selber so aufpassen, dass das nichts Neues auftritt. Mhm. Das muss sofort entfernt werden, wenn da wieder was ist. Wenn man Vorstufe Krebs hat, zuckt man ja gleich zusammen. Muss da irgendwas gemacht werden? Nee, leider kann man da auch nichts machen. Du musst also einfach nur aufpassen, dass sich das nicht weiter verbreitet. Kann man das so sagen? Mhm. Ja, ganz genau. So, nun ist das keine schöne Angelegenheit. Du hast einen Lover und du hast einen Mann. Wie geht denn das Leben jetzt weiter? Tja, wie geht das Leben weiter? Also, wie gesagt, als die Ärztin mir das gesagt hat, da war das natürlich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe das erstmal überhaupt nicht realisiert und erst ein paar Tage später eigentlich, weil ich vor wie in Watte gepackt war, wie ich durch so einen Schleier das Ganze irgendwie wahrgenommen habe. Und mein Mann hat dann nochmal bei der Ärztin angerufen, hat sich das nochmal alles genau erklären lassen. Aber ist dein Mann nicht total sauer, dass du hast es dir jetzt von Nein. Du hast es dir von draußen geholt. Ja, aber das kann er ja nicht. Ich sag mal so, wir führen ja nun mal eine offene Ehe. Und das war eine Absprache und dann kann das halt passieren. Hm. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wie gesagt, ich kann nur immer wieder hingehen und... ich meine, wie geht es weiter mit den beiden Männern quasi? Ja, mit meinem Mann ohne Probleme. Naja, und ich sag mal so, auf der einen Seite finde ich es sehr schade, dass ich habe das jetzt beendet, also definitiv, weil er gesagt hat, also von ihm kommt definitiv nichts. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also das heißt, du hast die Affäre hast du beendet. Ja, aber mit einem weinenden Auge, sag ich mal so. Weil? Naja, ich sag mal so, es war natürlich immer doch relativ aufregend und prickelnd und immer wieder neue Erfahrungen. Aber kannst du denn rein theoretisch im Moment noch Sexualität genießen? Nee, im Moment gar nicht. Nein, um Gottes Willen. Und diese Affäre war eine reine Sexgeschichte? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also von beiden Seiten. Mhm. Also seine Frau wusste davon, die hat mich sogar immer mit empfangen, sozusagen, wenn ich dahin gekommen bin. Und die Treffen haben also immer bei ihnen stattgefunden. Und, die Frau hat dich mit empfangen und ist dann in ein anderes Zimmer gegangen? Nicht in ein anderes Zimmer, die ist weggegangen. Ach, die ist weggegangen. Die ist zu Aldi einkaufen gegangen und ihr Mann hat sich mit dir vergnügt. Genau, ja. Das ist ja auch abgefahren. Und wann durfte die wiederkommen? Wie lange musste die wegbleiben? So 3-4 Stunden. Und dann kam die entspannt mit den Einkaufstüten zurück und sagte, hallo, wollen wir mal einen Kaffee machen? Nee, nicht nur einen Kaffee, sie hat meistens auch noch was zu essen gemacht. Das ist ja irre. Und dann haben wir uns noch über allgemeine Themen unterhalten, dann bin ich wieder nach Hause. Und dann ging man wieder nach Hause. Hanna, was ist eigentlich genau der Grund deines Anrufes? Naja, okay, also meine Ängste, sage ich jetzt einfach mal so. Und wie geht's für mich weiter? Mhm. Und natürlich auch, wie ich nochmal den Appell an alle selbst, ich sag mal, egal ob nun in was für einer Beziehungskonstellation oder wie auch immer man ist, wie ich auch doch auf Safer Sex und so weiter zu achten. Denn das habe ich doch in den letzten Jahren ziemlich lapidar hingenommen. So, so nach dem Motto, mir kann es ja nichts passieren. Gute Stichwort. Das heißt, hättest du und hättet ihr euch geschützt, hättest du jetzt keine Fallquarzen. Ja. Und du hättest keine Vorstufe von Krebs. Ganz genau. Hättet ihr Gummis genommen, könntest du es weiter genießen. Jetzt musst du es ausbaden. Ja. Und das ist so ein Appell von deiner Seite auch. Ihr könnt vögeln, was ihr wollt, aber schützt euch. Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Ja, ich sag mal so, man sagt ja immer, solange es mir kann sowas ja nicht passieren, alle anderen ja, aber nicht mir. Mhm. Dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann wird einem das natürlich erstmal wieder richtig bewusst. Wir wollen natürlich hoffen und beten, dass nie dieser Krebs sich weiterentwickelt bei dir. Kriegt man kriegt man denn überhaupt Feigwarzen irgendwann endgültig weg? Oder hat man Nee, also ich sag mal so, hast du jetzt, das ist ja eine Virusgeschichte, ist ja wie bei allen anderen Warzen auch oder wie beim Herpes oder sonstiges und die trägst du in dir und die wirst ja nie wieder los. Das heißt, also das kann immer, du kannst mal eine Weile Ruhe haben, ganz genau. Aber es kann dann wieder ausbrechen. Auf jeden Fall. Und dann kann es richtig losgehen. Einmal Feigwarzen kann bedeuten, dein ganzes Leben Feigwarzen. Ganz genau. Sehr unangenehme Geschichte am Genitalbereich. Ich weiß nicht, im und am After auch? Geht das auch? Ja, leider. Auch ja. Ja. Und dann ist Schluss mit lustig. Oh ja, in allen Dingen. Mhm. Aber wirklich in allen Dingen. Das macht das tägliche Leben enorm schwer, sagen wir mal so. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Aber wie schön und wie gut, dass dein Partner zu dir hält. Oh ja, ich habe sowieso einen tollen Mann, also von daher. Sonst, wenn du jetzt alleine wärst, wäre das natürlich übel. Ja. Also noch schlimmer, das Ganze. Ja. Also ich sehe es auch nochmal von deiner Seite als Betroffene jetzt als Appell auch an junge und ganz junge Leute, die ja auch teilweise unglaublich fahrlässig sind und sich nicht schützen. Die denken immer, es geht nur um AIDS und HIV, aber es geht auch nicht nur um, es geht um viele andere Erkrankungen, um Syphilis, es geht zum Beispiel um Feigwarzen, es geht um Hepatitis C und so weiter. Ich sage es hier ja auch immer und immer wieder. Insofern finde ich es gut, dass du angerufen hast und als Betroffene uns da mal von erzählt hast. Aber wie gesagt, ich will das nicht nur auf junge Leute. Nein, ich sag mal durch alle Altersschichten, ja, weil natürlich. Wir sind eine Zeit lang auch in Clubs gegangen und du glaubst gar nicht, wie viele, vor allen Dingen auch Männer es da gibt, die da. Ja, ich glaube das. Ich glaube das. Das findet man überall. Das ist völlig klar. Trotz hoher Aufklärung, trotz großer Information, wenn die Leute geil werden, werden sie bescheuert. Ja. Ne? Ja, du musst mal es auch sagen. Ja, okay, ja. Ja. Liebe Hanna, wir drücken dir so die Daumen, dass das alles wieder in den Griff zu kriegen ist und dass du irgendwann dann auch wieder Spaß und Lust an der Erotik haben kannst. Vielen, vielen Dank und danke für dein Ohr. Sehr gerne, alles Gute, Hanna. Okay, vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war Hanna. Und hier ist Thorsten und Thorsten ist 35. Hallo Thorsten. Einen schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, Thorsten. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, Domian. Also ich habe schon mehrmals versucht, bei dir anzurufen und bei mir geht es darum, ich bin ein Ex-User oder momentan leider noch User. Also wenn ihr das was sagt, ich bin drogenabhängig, schon seit mehreren Jahren, also Jahrzehnten schon beinahe gesagt, also fast geht auf die 20 Jahre zu. Welche Drogen? Harte Drogen, Heroin, Kokain. 20 Jahre schon? Ja, fast. Also mit Unterbrechungen wie JVA bzw. Therapien und sonstigen Kram. Heroin und Kokain. Das heißt, das Zeug, zumindest Kokain, ist sehr teuer. Wie hast du es finanziert? Ja, da gab es so seine Möglichkeiten. Ne? Welche? Anfangs hat man gearbeitet. Also ich bin, anfangs habe ich gearbeitet. Also ich habe meinen ganz normalen Lohn verdient. Ich bin auf dem Bau tätig. Mhm. Was machst du auf dem Bau? Ich bin Dachdecker, Gelernter. Okay, da verdient man gutes Geld, aber auch nicht so viel Geld, um da Tausende von Euro durch die Nase zu ziehen. Ja, also ich meine, das hält sich ja in Grenzen. Das ist ja dann erstmal eine Partydroge, ne? Und dann im Endeffekt bleibt es ja so, dass man das dann so konsumiert, dass man hat da so seine Leute und die wollen dann mal was haben und dann springt auch mal was ab und dann kann man sich da auch ein bisschen was mehr gönnen und dann war's das. Du warst da schon im Knast, sagst du? Ich war auch dafür schon im Gefängnis. Ja, was heißt genau dafür? Für Dealerei insgesamt 7 Jahre. Und für Beschaffungskriminalitäten auch nochmal so anderthalb, 2 Jahre. Boah, 8 Jahre. Ja. Beschaffungskriminalität heißt, was hast du gemacht? Also ich habe Drogen verkauft, ich habe Diebstähle getan, wenn kein Geld mehr da war. Und ja, so finanziert man sich halt seine Drogen. So, heute 35 Jahre alt, wahrscheinlich ja. Gesundheitlich schon ziemlich fertig. Nee, Gott sei Dank nicht angegriffen von Hepatitis C oder HIV, ist alles gesund. HIV hast du? Nein. Nein, habe ich dann auch nicht weder Hepatitis noch HIV, Gott sei Dank. Ja. Arbeitest du heute in deinem Beruf wieder? Nein, derzeit nicht. Aber du bist immer noch abhängig? Ich bin derzeit wieder abhängig. Seit wann wieder? Also ich bin jetzt seit einem Jahr wieder aus dem Gefängnis raus und seit einem Dreivierteljahr bin ich wieder rückfällig. Und wie finanzierst du es im Moment? Du verdienst nichts? Ja, ich gehe nicht arbeiten zurzeit, weil es gesundheitlich einfach nicht zu machen ist, weil sonst bräuchte ich doppelt und dreifach. Momentan ist es halt so, ich bekomme Arbeitslosengeld und von dem Arbeitslosengeld versuche ich mir das so einzuteilen, dass ich damit einigermaßen klarkomme, dass der Kühlschrank und die Rechnungen bezahlt sind und dann der Rest halt für Drogen drauf ist. Ja, aber da kann nicht viel für Drogen draufgehen. Da musst du noch was anders machen. Das kann nicht sein. Ja, das stimmt auch. Du machst also noch was anderes. Dann drücke ich mal mit einem Auge zu und dann hast du recht. Das geht dann auch durch illegale Sachen. Ja, so lustig finde ich es nicht, Thorsten. 35 Jahre alt, du hast schon 8 Jahre im Knast gesessen. Wichtige Zeit in deinem Leben. Ja, das ist auch das. Ich hab's, das ist auch was mich wehmütig stimmt, um ja das. Ne? Also ich habe 3,5 Jahre gebacken bekommen, normales soziales Leben zu führen. Dreieinhalb Jahre warst du sauber sozusagen. Komplett sauber. Kein Alkohol, keine Drogen, kein gar nichts. Also ich komme aus der Partyszene, ich habe lange Zeit Musik gemacht und ging alles gut und irgendwann kam der große Absturz. So. Was hast du heute schon genommen? Heute? Ja. Beide Seiten. Einmal Heroin, einmal Kokain. Und bist jetzt immer noch ein bisschen drauf? Ja, also ich bin schon müde, so ich würde gerne schlafen, aber ich habe mir gedacht, ich habe schon so oft bei dir versucht anzurufen, um das Thema zu bequatschen mit dir. So, jetzt haben wir uns ja. Ja, jetzt, genau. Jetzt bist du 35 Jahre alt. Du hast einen guten, interessanten Job gelernt und hast du mal auch durchgeführt, hast beschissene 8 Jahre im Knast gesessen, die du nie wieder kriegst. Du bist dabei, noch geht es dir Gott sei Dank gut, aber du bist dabei, deinen Körper zu ruinieren. Das weißt du, rational weißt du, vernunftsmäßig weißt du das, dass alle irgendwann vor die Hunde gehen. Und du bist erst oder noch, beides kann man sagen, 35 Jahre alt. Wie soll das weitergehen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Nee, so nicht. Also ich habe mal 6 Therapien habe ich hinter mir. Da kann ich ganz klar sagen, da bin ich fertig mit. Also ich weiß, woher das Ganze rührt und welche Sehnsüchte mich da immer wieder ergreifen, dass ich eventuell bei gewissen Situationen rückfällig werde. Ja, also es sind... Habe ich kein Verständnis für. Nein. Weißt du, pass auf. Keine Entschuldigung. Ich will dir sagen, du bist ein erfahrener Mann. Du hast eine ganze Menge schon hinter dir und du weißt auch, wie du funktionierst. Ja, richtig. Und ich garantiere dir, ich verwette das, dass du... Wenn du dich wirklich entscheidest, für das Leben entscheidest, im Moment hast du dich für die Gosse entschieden, dass du das schaffst. Ja, aber nur, wenn du es wirklich entscheidest. Ja, das hast recht. Dann kann man es schaffen. Warum tust du es nicht? Das ist nicht einfach so gesagt. Ja. Weiß ich. Also ich sag dir das ganz ehrlich, das ist nicht einfach so getan. Also es hat dann mit mehreren Rückschlägen zu tun. Da hat man Altlasten, ne, die in den letzten Jahren aufgebaut sind. Das ist ja klar. Man hat dann Schulden etc. pp. Wenn man ein bisschen blind durch die Welt gelaufen ist, wenn man ja irgendwelche nicht den richtigen Halt hatte, Familie vielleicht nicht hinter einem steht oder sonst irgendwas. Dann habe ich vielleicht Freunde. Ich habe so ein Doppelleben geführt. Ich habe Freunde, die haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Mhm. Nur wenn ich halt Drogen konsumiere, kann ich mit den Leuten nichts anfangen. Ist ja auch eine ganz klare Schiene. Ne? Mhm. Brauche ich auch nicht drüber reden. Aber das Problem ist, wenn du dich dann immer wieder in dem gleichen Kreislauf bewegst und du gibst dann eine ganze Energie da rein, irgendwie ein soziales Individuum der Gesellschaft zu werden, dann ist es eventuell schwierig, wenn dir irgendwelche Steine jedes Mal in den Weg gelegt werden. Dann musst du sie wegräumen. Ja, die räumst du auch weg. Ja, die räumst du weg. Permanent räumst du die weg. Ja. Ob es jetzt Rechnungen sind, ob es Schulden sind, ob es jetzt wie in den letzten 3,5 Jahren, bevor ich jetzt wieder in den Gefängnis gekommen bin, gearbeitet habe. In den letzten 3,5 Jahren mit der Arbeit. Ich habe in 3,5 Jahren 6 verschiedene Firmen angefangen. Mhm. Das war nicht einfach. Also das heißt, wenn du gewisse Gläubige hast und die erstmal als Dachdecker verdienst du nicht schlecht, das hast du gerade selber gesagt. Okay, alle Erklärungen. Das bricht aber immer wieder zusammen. Nein, das bricht zusammen, Domian. Und irgendwann reißt der Faden ein und die Frustrationsgrenze bewegt dich dann dazu, an alte Verhaltensmuster zurückzugreifen. Ja, aber das ist halt, keine Entschuldigung. Nee, keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Aber das ist immer wieder der gleiche Trott. Dann geht man zwei Schritte in den Keller. Weil du in dem entscheidenden Moment zu schwach bist. Ja, natürlich. Natürlich. Und da appelliere ich an deine Rigorosität, die auch in dir wohnt und die du hast. Ich könnte schwören, dass du sie hast. Ja, ich hab die auch. Ich bin kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. So, wenn du jetzt so weitermachst, müssen wir uns gar nichts vormachen. Dann landest du bald wieder im Knast und du hast ein absolut hundeelendes Leben gehabt. Ja, Gefängnis, Amtsstaat oder Tod, ja. So, und das ist doch furchtbar. Du bist ein junger Mann von 35 Jahren. Du kannst, wenn du die Notbremse ziehst, hast du die Chance auf ein neues Leben. Wie viele andere Leute das auch geschafft haben, die genauso oder vielleicht noch schlimmer schon tief unten waren. Und das schaffst du auch. Und das ist so jämmerlich, wenn du mir sagst, dass du immer wieder zurückreist auf die Punkte, die dich zurückwerfen. Nein, die dürfen nicht. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich weiß, dass das, was du sagst, hat auch Hand und Fuß. Das ist richtig. Ich habe ja auch Menschen um mich herum, die genau das Gleiche sagen. Die sagen mir auch immer so, du bist gar nicht von dem Potenzial her, hast du da drauf, auch andere Wege zu gehen. Also das ist ja nicht so, dass ich in einem Vollpfosten bin, der immer wieder... Ne? Ja, eben, das merke ich auch. Ja, genau. Das merke ich auch. Ich habe ein Intellekt und so und das ist nicht blöd und ich weiß auch, welche Ziele oder was ich erreichen könnte. Ne? Mhm. Nur halt, dann scheitert es teilweise an so ganz kleinen, banalen Dingen und dann flippe ich aus. Dann dreht es ab im Kopf und dann geht's nicht. Mhm. Sondern dann kann man sagen... Dann musst du dir Strategien entwickeln, dass wenn diese kleinen, banalen Dinge auftauchen, dass du eine Methode hast, um diese Dinge beiseite zu schieben. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht in ad hoc sagen, was das für kleine Tricks sein können. Ja, aber da kannst du mit den psychologischen Dingen kannst du reden, wie man, also man kann darüber reden, man kann das auch irgendwo, hält man es ein paar Monate auch durch und man beißt sich auch dadurch durch, ja, verstehst du auch? Thorsten, so, alle, die Süchte haben, alle, die Süchte haben, haben diese Problematik, die du hast. Ja, alle ja. haben große Probleme, absolut große Probleme. Und ich sage dir, das ist, wenn du rigoros dir gegenüber und hart genug dir gegenüber bist, dann schaffst du das, verdammt nochmal. Ja, mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Du kannst dir viel Hilfe von außen holen, aber die ganze Hilfe kannst du in den Wind schießen, wenn du nicht entschlossen bist. Ja, diese Hospitenten-Kram, den habe ich gesagt. Weißt du, was ich meine? Thorsten, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich hab dir gesagt, was ich sagen kann. Mehr kann ich eh nicht sagen. Ja, alles gut. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute dir auch. Vielen Dankeschön. Dank, dass du durchgekommen bist. Tschüss. Thorsten, ciao. In der Technik, Patricia Unger. Schön, dass ihr da wart. Morgen Feierthemennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schlaf gut. Bis dann. Ciao.